Das heißt, wir kommen jetzt direkt zur Nachfolge-Kombo, wie immer sie sich zusammensetzt. Ich habe gesehen, ich sehe nichts, weil ich meine Brille nicht auf habe. Ich wusste, dass ich heute wahrscheinlich moderieren muss, deswegen dachte ich mir, ich gucke lieber in schön gezeichnete Gesichter, die total heiß sind zu spielen. Ich habe auf jeden Fall einen Gitarristen erkannt. Ich weiß nicht, ob ihr heute wieder spielt oder erst noch eine Stunde wartet. Aber mal gucken, hört sich schon mal gut an. Das heißt, ich habe jetzt, mir wird es wahrscheinlich nicht gelingen, hier jemanden zu motivieren. Ich weiß auch nicht, wie der Tommy das immer schafft. Wahrscheinlich gibt er euch Geld und ihr sagt einfach, Tommy, wir spielen lieber, bevor du weiter redest. Okay, die Bühne ist jetzt frei für die nächste Jam-Session-Besetzung. Ich befürchte, dass gleich wieder dieselben auf der Bühne sein werden. Da ist er. Alles klar, das ist schon mal sehr schön. Fein, fein, fein. Das heißt, das Licht geht aus. Und wir spielen heute immer eine gefühlte Viertelstunde, da ich keine Uhr mit habe, ne? Man kann an den ersten Griff schon erahnen, hier trifft jetzt fundiertes Fachwissen auf unbändige Experimentierfreude in Form von unserem Pepe am Bass. Fundiertes Fachwissen trifft auf instrumentelle Spielfreude. Wollt ihr da alleine oder kann ich mit der Flöte mitmachen? Da fragt man mich heute, da spielt man. Ja, du? Immer Löcher lassen. Immer höflich. Immer Löcher lassen. Ja, ja.